Radio Neandertal am Wochenende. Wer tritt die Nachfolge von Agrarminister Friedrich an? Ja, schwierig, ne? Wobei, diese Inka Bause kennt sich doch mit Bauern aus. Wir sind gespannt. Auf welche Hits steht NRW? Das klären wir jetzt in den NRW-Lokalradio-Charts. Die 30 aktuellsten und beliebtesten Hits aus dem besten Mix. Diese Woche mit 3 neuen Songs. Wir starten auf der 30 die Imagine Dragons, Demons. Und die 29 geht an Sam Smith, Money on My Mind. Ich bin Florian Rogalla. Schönes Wochenende zusammen. Platz 30. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. Platz 29. When the summer dip, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say, could you write a song for me? I say, I'm sorry about you that I believe. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see? I don't have one thing on my mind, one thing on my mind. I do it for the love. I don't have one thing on my mind, one thing on my mind. I do it for the love. I do it for the love. I do it for the love. Please don't get me wrong. I wanna keep it moving. I know what that requires. I'm not foolish. Please, can you make this work for me? 'Cause I'm not a puppet, I will work against your strings. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see? I don't have one thing on my mind. I do it for the love. I don't have one thing on my mind. my mind. No money on my mind. No money on my mind. No, I have no money on my mind. When the sinner said, don't you fret. No, I have no money on my mind. No money on my mind. No money on my mind. No, I have no money on my mind. Just love. Ganz neue von Sam Smith, Money on My Mind. Radio Neandertal. Diese Woche auf der 29 und im letzten Jahr, da war Sam Smith zusammen mit Naughty Boy verantwortlich für den Riesenhit La La La. Wir machen weiter mit den Jungs von One Direction auf der 28. Im Juli sind One Direction zu Gast bei uns in NRW. Da spielen sie in Düsseldorf. Das Konzert beginnt auch ganz kinderfreundlich um 18 Uhr, beziehungsweise auch elternfreundlich. Man möchte die Kinder ja nicht erst nachts um 1 kreischend vom Hotel abholen. Nicht nur eine Tour steht in diesem Jahr an, angeblich sollen One Direction auch eine Reality-Show im Fernsehen bekommen. Story of my life auf der 28. Platz 28. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story. All night to keep her warm in time.

Die Olympischen Winterspiele in Sochi 2014. Sie springen, sie fighten, sie gehen an ihre Grenzen. Aber sie? Sie entspannen. Die Altus Reisespiele. Gold für Deutschland, Sonne für Sie. Immer dann, wenn Deutschland in Sochi eine Goldmedaille gewinnt, heißt das für Sie die Chance auf Sonne pur mit Altus. Bewerben Sie sich jetzt für die nächste Spielrunde. 0180 55 88 330. 14 Zentiminute aus dem deutschen Festnetz. Mobil maximal 42 Zentiminute. Die Altus Reisespiele. Nur bei uns. Gold für Deutschland. Sonne für Sie. Platz 26. Als wäre dein Kopf ein Karussell. Und alles dreht sich irgendwie zu schnell. Die Straßen sind leer und du bist es auch. Als wäre das Leben, das hier einmal war, verbraucht, als ob dort in der Ferne ein weiterer Stern wäre. werden Millionen Lichter. Dir vor wie ein Komet, der in die Erdumlaufbahn fliegt und verglüht. Du spürst, wie du rennst, den Regen auf deiner Haut. Durch deine Adern fließt Strom, du warst noch niemals so gut gelaunt, als ob dort in der Ferne noch mehr von dir wäre. Sterne da draußen, die den Nachthimmel aufsehen. Wir gehören zusammen, da sind Millionen. Platz 25. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over your insides. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high to the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. And if we should die tonight, we should all die together, raise a glass of holding out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember me. And if that shadow upon the ground, I hear my people screaming out. Toller Film, toller Song. Ed Sheeran, I See Fire aus der Hobbit, Platz 25. NRW Verkehr. Es ist gleich 10:30 und es gibt noch eine Meldung von der A52 mal Gelsenkirchen zwischen Gelsenkirchen-Hassel und Gelsenkirchen-Scholven. Nach einem Unfall ist der linke Fahrstreifen blockiert. Gute Fahrt! Die NRW-Lokalradio-Charts mit Florian Rogalla. Weiter geht's. Platz 24. Tonight the stars I look upon will shine long after I am gone. Where will I be this time tomorrow when I see them shine? I walk along the avenue where everything I thought I knew has left me without a clue. Empty streets and empty stores, windows covered up with boards, graffiti written on the doors. We must be crazy, but you're so beautiful. Life is hasty, just like me and you. All these strangers working in the graveyard, lovers and haters. We must be crazy out here in the night. Show me the light before I go blind. Tonight the stars you walk below, the same that burned so long ago. In an age of stolen virtues, all your dreams deserted you. It's a long life to live, and I'm learning how to forgive myself for all the things I did. We are ordinarily beautiful, open to be ridiculed, coming as the grass that grows so slow. We must be crazy, but you're so beautiful. Life is hasty, just like me and you. All these strangers working in the graveyard, lovers and haters, we must be crazy. Out here in the night, show me the light before I go blind. Out here in the night, show me the light before I go blind. Whatever changes come my way, whatever changes come my way. We must be crazy, but you're so beautiful. Life is hasty, just like me and you. All these strangers working in the graveyard, lovers and haters, we must be crazy. Out here in the night, show me the light before I go by. Out here in the night, show me the light before I go by. Was ganz Neues von Milo. Radio Neandertal. Er hat sich eine Pause gegönnt und meldet sich jetzt zurück. Milo, We Must Be Crazy ist die erste Single aus dem neuen Album Silver Linings. Das kommt wohl Ende März raus. Über 2 Jahre hat Milo jetzt pausiert. Nach 5 Jahren nur auf Achse braucht er mal wieder Zeit für sich, Kopf frei bekommen und die Seele baumeln lassen. Hat sich gelohnt, die neue Single auf der 23 hier in den NRW-Lokalradio-Charts. Jetzt weiter mit den nächsten beiden Platzierungen. Und da hören wir den Sound, der zurzeit sehr, sehr angesagt ist. Hier im Radio und auch in den Clubs. So ein feiner House-Sound, ein bisschen Drum and Bass, aber nicht zu viel Wumms. Fast schon gechillt. Die Nummer jetzt, Fall and What It, Changes und danach meine ganz persönliche Nummer 1 zurzeit. Rudimental, eine Truppe aus London, ganz, ganz großartig. Free auf der 21, neu rein. Hier ist 22, Fall and What It. Ich bin Florian Rogalla, schönes Wochenende.

die Lippen blau vom Rotwein und wir uns bis vorne an der Ecke meine große Jacke teilen. Ich lasse für dich das Licht an. Revolver hält auf Platz 20 diese Woche und genauso schön wie der Song ist das Video zu der Nummer. Da helfen Revolver hält einem Freund, seiner Freundin, einen Heiratsantrag zu machen. Sie sagt natürlich ja. Die beiden haben sich vor 6 Jahren auf einem Revolver hält Konzert kennengelernt. Das passt ja perfekt. Das Video gibt's im Netz. Hier gibt's die 19, neu rein, Mr. Frobs und Waves. Schönen Freitagabend. My face above the water. My feet can't touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, slowly drifting. Water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning. Pulling against the stream, pulling against the... Neandertal. Der beste Mix. Platz 17. Winterspiele in Sochi. Präsentiert von Altours. Die Sekunden hier unten, die waren schrecklich, bis das Ergebnis dann kam und ich kann es immer noch nicht glauben. Es hört sich immer so leicht an, aber einfach nur sauber runterfahren und keine Fehler machen. Unbeschreiblich, unglaublich. Gleich im ersten Rennen habe ich Gold gewonnen. Bei uns hören Sie alle wichtigen Entscheidungen sofort. Bronze, Silber, Gold. Die Olympischen Winterspiele in Sochi. Präsentiert von Altours. Altours. Alles, aber günstig. Kulthits. Und das Beste von heute. Radio Neandertal. Der beste Mix. Walk away. Es ist 23 Uhr. Radio Neandertal, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Sven Nickel, guten Abend. Das Wetter nass bei rund 3 Grad. Der Rücktritt von Landwirtschaftsminister Friedrich. Die Diskussion über deutschen Atommüll. Im Fall Edati gibt es ein weiteres Opfer. Hans-Peter Friedrich ist als Landwirtschaftsminister zurückgetreten. Die Staatsanwaltschaft wird möglicherweise gegen ihn wegen Geheimnisverrats ermitteln. Er soll die SPD-Spitze schon im Oktober darüber informiert haben, dass der Name Edati im Zusammenhang mit internationalen Ermittlungen gefallen sei. Die SPD wusste deshalb schon vor der Staatsanwaltschaft davon. Die ermittelt gegen Edati wegen Kinderpornografie. Noch gar nicht richtig eingearbeitet und schon wieder weg. Hans-Peter Friedrich war gerade einmal knapp 2 Monate Bundesagrarminister. Er komme wieder, sagte er am Ende seines knappen Abschiedsstatements. Doch um die Landwirtschaft kümmert sich künftig jemand anderes. Dorothee Bär hat, wie man hört, gute Chancen. Die junge CSU-Frau ist seit Dezember parlamentarische Staatssekretärin im Verkehrsministerium. Und auch Marlene Mortler wird gehandelt, Bundesdrogenbeauftragte. Lea Matschulat, Hauptstadtstudio Berlin. Bund und Länder haben sich in Berlin über die Zwischenlagerung der restlichen Castor-Behälter mit Atommüll unterhalten, ohne am Ende eine Lösung gefunden zu haben. Deutschland muss noch 26 Atommüllbehälter aus Wiederaufbereitungsanlagen in Großbritannien und Frankreich zurücknehmen. Der Staatssekretär im Bundesumweltministerium Flassbart geht davon aus, dass bis Ostern eine Einigung stattfinden wird. Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg sind bereit, Behälter zu lagern. Es muss aber noch ein drittes Bundesland her. Das könnte Hessen sein. Italien braucht einen neuen Regierungschef. Ministerpräsident Letta hat heute, wie erwartet, seinen Rücktritt eingereicht. Jetzt will sein parteiinterner Rivale Renzi den Posten übernehmen und das soll laut Staatspräsident Napolitano schnell gehen. Möglicherweise schon morgen könnte Renzi mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Der Staatspräsident macht Druck. Neuwahlen lehnt er ab. Er will nun schnell ausloten, welche Parteien Renzi unterstützen wollen. Oppositionspolitiker fühlen sich übergangen, nennen Renzi einen machtgeilen Karrieremenschen. Und auch mögliche Koalitionspartner stellen Forderungen. Fakt ist, Renzi hat den parteiinternen Machtkampf gegen Letta gewonnen und will das Krisenland Italien wieder fit machen. Claudia Wächter, Rom. Der FSV Mainz 05 schnuppert weiter an den Europa-League-Plätzen. Die Mainzer haben das Freitagsspiel gegen Hannover 96 mit 2:0 gewonnen. Nach dem dritten Sieg im vierten Rückrundenspiel der Fußball-Bundesliga liegt Mainz jetzt auf Platz 7, punktgleich mit dem 5. Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg auf Rang 6. Börse aktuell. Der Dow Jones hat heute mit 2,3% den größten Wochengewinn im laufenden Jahr perfekt gemacht. Der Dow Jones ist mit einem Plus von fast 0,8% und 16.154 Punkten aus dem Handel gegangen. Beim Nasdaq 100 steht ein Plus von 0,1% auf 3.663 Zähler. Ein US-Dollar ist aktuell 1,37 Euro wert. Und soweit die Nachrichten mit Sven Nickel. Das Wetter. Die Nacht ist nass und stellenweise schon stürmisch bei 3 bis 7 Grad. Der Samstag ist mild bei maximal 12 Grad. Dazu ist es wechselhaft mit Wolken, seltenen Schauern und etwas Sonne. Am Sonntag ist es dann zunehmend trocken. NRW Verkehr. Mit einer Meldung von der A59 Bonn-Köln zwischen Flughafen und drei Köln-Ports 2 Kilometer. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an. Radio Neandertal am Wochenende. Bei den Mädels vom Bachelor ist ja fast jede Woche Valentinstag. Die können immer auf eine Rose hoffen. Ich würde dir gerne diese Rose geben. Und ich kann die Rose nicht annehmen. Ah. Egal ob mit oder ohne Rose, wir feiern jetzt nicht die Verliebten dieser Welt, sondern unsere Stars aus dem besten Mix, die NRW-Lokalradio-Charts Runde 2, die Plätze 15 bis 1. Welche aktuellen Hits sind bei Ihnen besonders beliebt? Der Soundtrack aus dem Dschungel von Lily Allen diese Woche auf der 14, Hard Out hier vorher. John Newman, Love Me Again auf Platz 15. Ich bin Florian Rogala. Schönes Wochenende. Platz 15. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd. Rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. I need to know now, can you love me

Platz 14 diese Woche, Lily Allen. Hard Out hier, 10 nach 11. Radio Neandertal. Der Freitagabend mit Florian Rogalla. Wir hatten Besuch im Studio. Der Graf von Unheilig hat am Vormittag bei Marc Weiß Hallo gesagt. Er hat unter anderem es ging unter anderem um die Teilnahme beim Eurovision Song Contest Vorentscheid. Der ist am 13. März. In 4 Wochen treten 8 Künstler gegeneinander an. Der Sieger vertritt dann Deutschland am 10. Mai beim Grand Prix in Kopenhagen. Der Graf geht mit der Single Als wär's das erste Mal an den Start. Wie das Glück auf dem höchsten Berg zu stehen, als wär's das erste Mal. Das sind wieder große Gefühle und ist schon eher eine sanfte Nummer, oder? Wie würdest du die selber einschätzen? Also die ist schon recht schnell, finde ich. Ja, vom Tempo her ja, aber so eine ganz normale Ballade. Aber mir war es wichtig, einfach auch zu zeigen, was man so macht. Wir haben also auch häufig schnellere Lieder, wir haben Balladen und ich wollte gerne auch ein Lied schreiben, wo man mal beide Seiten zeigen kann. Der Graf von Unheilig war heute bei uns zu Gast. In 4 Wochen tritt er beim Grand Prix Vollentscheid in Köln auf. Wir drücken die Daumen. Hier ist James Arthur, die 13. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love, I did. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Falling out of love is high, falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts, I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing was empty promises for where I know when ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but But when you reach your speech, it's tiring. Enough is enough. When our worlds collide, I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covered. Freitagabend mit den NRW Lokalradio Charts 20 nach 11, gleich weiter im Countdown. Bis halb noch die Plätze 11 und 10. Adel Tawil und die Imagine Dragons. Ich bin Florian Brugala. Schönes Wochenende. Hier ist Radio Neandertal. Das ist der beste Mix. Kulthits. Gemixt mit dem Besten von heute. Erst im Radiowecker, dann im Bad und dann in der Küche. Also ich höre überall Radio. Alle aktuellen Hits. Das ist der beste Mix. Der beste Mix. Well, the sky broke in two. I found you dancing alone in the room filled up with you in a song we both know. That's when you caught me with your eyes, were sending shivers down my spine. And then you whispered in my ear, you said I can feel it too. And then you pulled ever stuck with me, but now I'm locked onto you and I'm holding on.

Platz 10 in den NRW Lokalradio Charts, Imagine Dragons, On Top of the World. NRW Verkehr. 11:30, eine Meldung noch von der A59 Bonn-Köln zwischen Flughafen und Dreieck Köln-Ports in der Baustelle. 2 Kilometer Stop and Go. Hier ist nur ein Fahrstreifen frei. Gute Fahrt. Und weiter. Platz 9. Olly Murs, Dear Darling. Schönes Wochenende. Club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner. Für die Freitagnacht. Radio Neandertal. Pitbull und Kesha, Timber, Platz 8 in den NRW-Lokalradio-Charts. Jetzt direkt weiter mit Bastille, Things We Lost in the Fire. Die Jungs machen auch Halt bei uns in NRW. Im März sind sie für 2 Konzerte bei uns. Oberhausen und Köln stehen auf dem Tourplan. Platz 7. Things We Lost to the Fire. Into ash. These are the things we lost, the things we lost in the fire, fire, fire. These are the things we lost, the things we lost in the fire, fire, fire. We sat and made a list of all the things that we had. Down the backs of tablecloths, ticket stubs. In your diaries, I read them all one day when loneliness came and you were away. Oh, they told me nothing new, but I love to read the words you use. These are the things we lost, the things we lost in the fire, fire, fire. These are the things we lost, the things we lost in the fire, fire, fire.

people like us, we don't need that much. Just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Über 190 Millionen verkaufter Platten sind sie die erfolgreichste Boyband der Welt. Die Backstreet Boys. Endlich kommen sie wieder nach Deutschland. Am 28. März sind sie im ISS Dome in Düsseldorf. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Backstreet Boys, präsentiert von den NRW Lokalradios. Sie hören das Rahmenprogramm der Radio NRW GmbH in Oberhausen für den Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen. Verantwortlich im Sinne des Landesmediengesetzes ist Dr. Udo Becker. Kulthits und das Beste von heute. Radio Neandertal. Der beste Mix. We'll be right back.